Manche Stunden im Leben sind voll Kummer und Schmerz. Nicht immer scheint die Sonne bis hinein in mein Herz. Wenn von Feinden umgeben, von Versuchung geplagt, von Menschen enttäuscht, mir Bitterkeit naht. Bin ich alleine, niemand bei mir, leise ich weine, rufe zu dir. Du bist da, mir so nah, deine Stimme spricht, gibt mir Kraft und Zuversicht. Großer Gott bist mein Freund, kannst kaum glauben hier, doch ich spür's, du bist bei mir. Viele Lichter, sie leuchten, viele Farben so bunt, viele Stimmen, sie locken aus mancherlei Mund. Schöne Bilder beglücken, wie die Träume bei Nacht. Viele Klänge ertönen, die Welt um mich lacht. Trotzdem alleine, niemand bei mir, leise ich weine, rufe zu dir. Du bist da, mir so nah, deine Stimme spricht, gibt mir Kraft und Zuversicht. Großer Gott, bist mein Freund, kann's kaum glauben hier, doch ich spür's,